In Schnellroda bewohnt er mit seiner Familie ein Rittergut und lebt das Kitschbild eines Landbauern, der die Ziegen melkt und Holz hackt. Der Umzug in die ehemalige DDR ist ein politisches Zeichen, denn in der DDR hoffte die Familie Kubitscheks, das zu finden, was sie in der Bundesrepublik glaubten, verloren zu haben: Städte und Dörfer ohne Ausländer. Das gab Kubitscheks Ehefrau Ellen Kosica offen zu. Am 30. Januar 2015 interviewte das ZDF die rechte Publizistin, die in Leipzig an einer Legida-Demo teilnahm. Die Bewegung hatte sich in der ostdeutschen Messestadt als Unterstützung zu den allwöchentlichen Pegida-Aufmärschen in Dresden gegründet. Zitat: "Das ist der deutsche Widerstand, dass man nicht mehr Herr im eigenen ist. Ich bin aus Offenbach geflohen, also ich bin keine Leipzigerin, genau vor 12 Jahren. Zitat Ende. Auf die Nachfrage des ZDF-Reporters nach dem Grund für die Flucht aus Offenbach antwortet Ellen Kosica: "Da gibt es 30% Ausländer da und in der Innenstadt gibt es 90%. Kubitscheks Ehefrau hält bei der Demo eine rote Fahne mit einem gelb-schwarzen Kreuz. Das ist die Fahne des deutschen Widerstandes vom 20. Juli 1944. Sie wird auch Würmerflagge genannt. Die Demo im Januar 2015 fand vor dem Flüchtlingszuzug im Sommer 2015 statt. Das Video ist nicht mehr in der Mediathek zu finden, es liegt dem Autor jedoch vor. Allerdings begreift Kubitschek offenbar bis heute nicht, dass das von der Mauer abgeschirmte DDR-Idyll kollabierte, während in der Bundesrepublik dank der Menschen, die aus Portugal, Spanien, Italien, der Türkei und anderen Ländern kamen, um in der Bundesrepublik zu arbeiten, die Wirtschaft florierte. Das gab dem Land nach der Wende die wirtschaftliche Kraft, die marode DDR aufzunehmen und die zerfallenen Städte und Dörfer wieder aufzubauen. Trotz aller Härten des Einigungsprozesses für viele Menschen in den neuen Bundesländern und den Fehlern der Treuhandgesellschaft hatte Westdeutschland die wirtschaftliche Kraft, die Wiedervereinigung zu schaffen. Mit seinen Verlagen zog Kubitschek rechtsradikale Denker und Ideologen an und gab der Pegida-Bewegung einen ideologischen Überbau. Auffallend: die Bewegung gegen die Islamisierung des Abendlandes fand vor allem dort Anhänger, wo dank der Mauer kaum Menschen mit migrantischem Hintergrund lebten. In Dresden organisierte sich Pegida ein halbes Jahr vor dem Sommer 2015, in dem Angela Merkel entschied, dass die Flüchtlinge vor allem aus Syrien und Afghanistan vom Balkan aus nach Deutschland einreisen durften. Kubitschek und seine Frau Ellen Kosica wurden das intellektuelle Glamour-Paar der neurechten Szene. Sie veranstalteten auf dem Rittergut sogenannte Sommerakademien, auf denen sich Burschenschafter, Identitäre und Jungautoren, rechte Publizisten und AfD-Politiker trafen und vernetzten. Mit dem Siegeszug der AfD erhielt der rechte Verleger die Bedeutung, die er sich lange erhofft hatte.